Kapitel 2 Speisen und Getränke Kindermenü A5a Hören Sie. Notieren Sie Speisen und Getränke. Wie ist die Nudelsuppe? Das ist eine leckere, dicke Suppe. Es gibt aber auch eine leichte Gemüsesuppe auf der Tageskarte. Ist das Schnitzel paniert? Ja. Also, ich nehme eine große Limo, einen kleinen grünen Salat und ein Schnitzel. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Nicht so schnell. Limo? Limonade. Genau, eine große Limonade bitte. Möchtest du ein kleines oder ein großes Schnitzel? Ein großes paniertes Schnitzel. Ich nehme den Macaroni-Auflauf und einen Eistee. Haben Sie auch einen Strohhalm? Ja. Und was möchtest du essen? Ich weiß nicht. Ich habe Durst. Ich möchte ein großes Sprudelwasser. Wie bitte? Mineralwasser mit Kohlensäure. Aha. Und was möchtest du essen? Ich weiß nicht. Willst du mal den Hühnerpilaf probieren? Das ist Huhn mit Reis. Das schmeckt sehr lecker. Haben Sie auch halbe Portionen? Das will ich aber nicht. Das kenne ich nicht. Wie wäre es denn mit einer Pizza? Oh ja. Dann möchte ich auch einen Karamellpudding. A5b. Hören Sie noch einmal. Was bestellen die Kinder?